Zum Weltgesundheitstag gab der Vertreter der Weltgesundheitsorganisation in der DVRK, Tushara Fernando, am 7. April im Daedonggang-ho Clubhaus für das diplomatische Korps in Pyongyang ein Essen. Dazu waren eingeladen die koreanischen Mitarbeiter der betreffenden Bereiche, die ausländischen Diplomaten und die Vertreter der internationalen Organisationen in der DVRK. Die Mitarbeiter der Vertretung der WHO nahmen daran teil.